Wie sollte er, der so vieles auf seinem Lebensweg zerbrechen sah, den Mut haben, vorauszusagen, was dauern wird? Zu Grabe getragen. Ist vor dem Richterstuhl des allwissenden Herrn getreten, bis in das Herz gerührt. Bis in das Herz gerührt. Die erste Erde liegt auf dem Sarg. Wir hoffen zuversichtlich, dass er dieses Gericht gut bestanden hat. So, das war's. Wir geben jetzt zurück, ja? Dass er dieses Gericht gut bestanden hat. Können Sie mich hören? Wir geben jetzt zurück. Dieses Gericht gut bestanden hat. Gibt es da noch in irgendeinem Funkhaus eine Rückfrage? Haben die alles bekommen oder was ist los? Können wir Schluss machen hier oben? Ja, ich bin auch dran. Wer ist denn das? Ach so, okay. Gut bestanden. Ja, so ist es. Ich meine, muss ich noch irgendwas machen oder wie sieht's aus? Ja,